Hallo, schönen guten Abend. Und dabei in der Leitung habe ich noch den Tom. Hi, ja, Tom. Hallihallo. Genau, ich pegel uns nochmal irgendwie ein bisschen aus, weil das alles noch ein bisschen lauter. Ich habe nämlich jetzt diesen einen Regler gefunden, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Aber gleich mehr dazu nach dem Intro. Das jetzt erstmal weg. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen mehr Rauschen, als wir vorher hatten. Aber, Was ist das eigentlich für ein Intro? Gleich, ja. Moment, erstmal andere Musik anmachen. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass das Rauschen weg ist. Ja. Ich weiß nicht genau, warum das rauscht, aber irgendwo rauscht es. Ganz kurz erst nochmal zu dem Regler. Ich hatte nämlich irgendwie das Problem, dass ich hier die Aufnahme nicht regeln konnte. Ich habe die ganze Zeit im Mischpult an meinem Masterfader gezogen und hinten umgesteckt, aber der Wave-Ausschlag ging irgendwie nicht hoch und runter. Und da hatte ich zuerst irgendwie das Skype im Visier, weil Skype das alles irgendwie automatisch auspegelt. Das war es dann aber nicht. Ich habe es einfach nur verpeilt und habe ein Kabel falsch angeschlossen. Jetzt habe ich hier noch so einen Drehregler und kann die Aufnahme schön steuern. So, genau. So, du wolltest was wissen, das Intro, ne? Ja, es hört sich an wie eine Mischung aus, keine Ahnung, Austin Powers und James Bond, wie er irgendwelche Bergkurven langfährt. Das Intro habe ich im Internet mir besorgt, da bin ich auf freeplaymusic.com, ist das, glaube ich, gegangen. Mhm. Und habe da ein bisschen rumgesucht, da haben ja auch die Kollegen vom Geil Ablabern Podcast ihr Intro her. Ja. Und nachdem ich es eigentlich für relativ lustig befunden habe und es auch schon seit Jahren in meinem Ohr drin ist, habe ich mich daran ein bisschen orientiert und die gleichen Suchbegriffe eingegeben. Und dann habe ich das in der Liste gefunden. Und das fand ich ganz nett und das benutze ich jetzt einfach mal. Ja. Genau, also hier die Credits gehen an Freeplay Music und ich gucke dann nochmal nach, ob ich da irgendwie mehr zu sagen muss. Vielleicht muss ich dann noch sagen, das ist von dem und dem, aber das weiß ich gerade nicht. Von daher schauen wir mal. Ja, nicht schlecht. Ich meine, solche Seiten sind schon cool. Ich kenne die auch, ich kenne jetzt Freeplay Music nicht, aber was da manche Leute einfach so für nix ins Netz stellen, ist ja doch erstaunlich. Ja, ja bei der elektronischen, gut, das Intro ist ja jetzt nicht mal elektronisch, aber so allgemein im Musikbereich, klar, hast du halt einen riesen Vorsprung im Vergleich zu Video oder sowas. Ne? Bei YouTube ist jetzt auch die Hölle los, aber Audio ging ja eigentlich schon nochmal ein paar Jahre vorher los. Ja. So, ich erinnere mich da diese ganzen Leute, die so Elektromusik gemacht haben, die hatten ja irgendwie die Sampler daheim und da konntest du da entweder für jetzt die Kohle so Sample-CDs kaufen mit so Libraries drauf oder da gab es halt auch teilweise irgendwie freie im Netz und ja, damit hat es so in meiner Wahrnehmung alles angefangen. Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade so, um nochmal anzuknüpfen an die letzte Sendung, so damals, als wir uns kennengelernt haben, da hab ich ja zumindest ein bisschen mit dem Reason rumgemacht und auch das ein oder andere Lied irgendwie gebastelt. Und ich war da auf, was war denn da? Da kam mp3.de neu raus damals und da war es irgendwie so, dass du da halt deine Musik hosten konntest und kostenlos zur Verfügung stellen konntest und irgendwann später haben die dann nochmal so ein Bezahlmodell mit eingeführt, wo du dann irgendwie ja, die Dinger verkaufen konntest, was natürlich irgendwie Skype-Chat von dir bringt mich gerade aus dem Konzept. Ich muss da mal erstens den Sound ausmachen und zweitens irgendwie nicht mehr auf den Bildschirm gucken. wenn es abgehackt rüberkommt, dann ich klicke hier nichts. Das wird einfach das Skype sein. Okay. Ja gut, solange die Aufnahme richtig weiterläuft. Solange ich dich höre, wenn es unerträglich ist und du mich gar nicht verstehst, sag einfach Bescheid und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie nochmal neu verbinden. Alles klar. Ja genau, mp3.de, ja. Und wie ging das denn dann weiter? Dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Nee, also ich habe halt ewig lange den Newsletter von denen bekommen. Die haben halt irgendwie zigmal das Geschäftsmodell geändert, soweit ich weiß. Ja. Ich weiß nicht. Also geben wird es die immer noch, weil ich denke, die Domain wird einiges wert sein. So mp3.de wäre ich schon, denke ich, bereit, den einen oder anderen Euro dafür zu bezahlen. Ja. Obwohl ist das, gleich später, aber hier Domainnamen Sind die heute noch so viel wert in der Zeit von Google? Ehrlich gesagt, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich glaube schon. Also wenn du einen guten Domainnamen hast, der das Thema auch wirklich abdeckt und du deinen eigenen Content produzierst und nicht einfach nur irgendwie so Content hortest von anderen, denke ich, kann das schon ganz schön gut sein. Ich hatte ja das letzte Mal schon erzählt, dass ich diese Musik-Webseite habe und ich habe halt eigentlich nirgends Musik oder sowas in dem Domain-Titel und das wird mir, glaube ich, manchmal zum Verhängnis. Ich bin zwar relativ gut gerankt in Google, aber ich glaube, das könnte noch mehr sein, wenn ich diesen Namen Musik irgendwie da drin hätte. Ja? Also ich glaube, das findet Google schon cool, ne? Wenn du einen guten Domain-Namen hast, der wirklich das Thema abdeckt. Ja, okay, das Google-Ranking dann nochmal, aber so direkt, ich meine, über den URL-Zugriff kommen ja eigentlich immer weniger Leute, oder? Weil die Entwicklung von den Browsern geht ja auch dahin, dass der Adressbar und der gleich mit einer Suchmaschine so verknüpft ist, dass du entweder einen Domainnamen eingibst oder halt irgendwie deine Keywords. Ja. Und ja, viele, die dann halt, was weiß ich, statt bild.de nur noch Bild oben eingeben, kommen halt über Google rüber, ne? Ja, das stimmt. Ich habe neulich irgendwo mal gelesen, dass eine der meistgesuchten Keywords bei Google YouTube ist, was ich irgendwie skurril fand. Ich meine, jeder weiß doch, dass YouTube bekommen hat. Dann gibt man das doch nicht bei Google ein. Mm. Nur damit man den Link dorthin bekommt, weil irgendwie die Leute eher auf Google was eingeben als oben in der Adressleiste. Das fand ich irgendwie skurril. Da gab es eine sehr schöne Geschichte zu auf irgendeinem Tech-Blog. Ich weiß nicht mehr, auf welchem das war. Da ging es darum, dass Facebook irgendwie neue Anmeldungen damals irgendwas geändert hatte. Ich glaube, die haben entweder diese OAuth Authentication oder irgendwas angeschaltet. Jedenfalls war da halt irgendwas anders und dieser Blogartikel hat halt irgendwie darüber geschrieben und der Tech-Blog hat halt auch ein gutes Google-Ranking und die Keyword-Dichte auf der Seite war halt relativ hoch, was dazu geführt hat, dass wenn du bei Google Facebook-Login eingegeben hast, dieser Artikel halt auf Seite 1 oder auf Platz 1 kam oder wenn du auf gut Glück gedrückt hast, halt auch direkt dahin kamst. Und da hast du halt gesehen, dass genau das, was ich gesagt habe, so der DAO oben in seiner Adressleiste halt einfach irgendwie Facebook-Login eingegeben hat oder dann auf diese Seite kam und auf dieser Seite ein ellenlanger Kommentar-Thread war, wo sich die Leute halt beschwert haben, so, was ist denn hier für ein Mist? Ich kann mich hier überhaupt nicht mehr einloggen, weil die Jungs gedacht haben, hier, ich bin jetzt auf der Facebook-Seite. Ich habe oben in meinem Browser Facebook-Login eingegeben, habe Enter geklickt, war auf der Seite, da steht, das ist jetzt anders und die Seite sieht ja auch anders aus, wie die Facebook-Seite, die derjenige erwartet hat. Und die waren alle so verpeilt, dass da ends der Kommentarstrang entstanden ist, der halt total geil zu lesen war. Ja, was haben sie dann gemacht? Hat Google das dann geswitcht oder haben sie es einfach dem natürlichen Lauf überlassen? Ich denke, erstens kam irgendwann halt nochmal so ein Update einfach an den Artikel dran, so Erklärung hier, wenn ihr hier seid und dahin wollt, geht mal dahin und hier seid ihr nicht richtig. Aber ich glaube, dass das einfach so die Zeit erledigt hat. Ja, stimmt, wenn der Artikel irgendwann out of date ist oder eine gewisse Zeit abgelaufen ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr auf Platz 1 liegen. Ja, so, Exkurs Ende. Musik, genau, da waren wir immer noch stehen geblieben und da geht in meinem Kopf noch so ein bisschen diese Netlabel-Geschichte rum. Was? So Leute, die halt ihre Musik nicht über ein Label wie Sony, BMG oder sonst was vertreiben, sondern halt so kleinere Labels, die sich einfach übers Netz zusammenschließen und dann halt ihre Veröffentlichungen machen. Entweder auch auf irgendwelchen Kaufplattformen wie mp3.de oder halt auch direkt kostenfrei zur Verfügung stellen. Ja. Das finde ich auch ganz nett, weil das halt auch echt einen guten Fundus an interessantem Zeug. Ja, klar. Ja, im Endeffekt muss halt jemand auch irgendwas dran verdienen. Ja, klar kannst du das irgendwie aus Spaß und der Freude machen. Aber wenn eine Band irgendwie von ihrer Musik leben will, dann musst du halt gucken, dass du irgendwie Geld verdienst. Ja, und dann ist die Frage, ob so ein Label dann wirklich ausreichend ist für dich. Da fällt mir echt eine coole Sache ein, gerade, die ich letztes Jahr auf einer Soundtrack-Messe mal gesehen habe. Also zwar wie so eine Convention-Veranstaltung. Vorträge und Workshops waren zu dem Thema. Da haben zwei Leute, die eigentlich beide total strubbelig und wahnsinnig unprofessionell wirkten, eine ziemlich gute Idee vorgestellt, aber die ist irgendwie scheinbar im Sand verlaufen. Es ging um so ein Promotion-Network, dass du als Band dich auf dieser Promotion-Webseite anmeldest, nur noch buchst, was du für Banner schalten möchtest und auf welchen Seiten, zu welcher Uhrzeit, in welchem Content oder Kontext das stehen soll. Und diese Seite sollte dann haben oder hat, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, schon Bannerplätze gebucht auf den wichtigsten Seiten, in den wichtigsten Blogs, und sodass du quasi direkt deine Marketingstrategie nach Blog und nach Kanal aussuchen konntest. Und je nachdem, wo du es halt gebucht hast, wurde es teurer und günstiger, aber es lief dann komplett automatisch ab. Du hast nur noch deine Songs hochgeladen und hast dann das Marketing für dich selber definiert. Fand ich wahnsinnig cool, die Idee, weil eigentlich gar keiner mehr dahinter steht, der noch irgendwie was von deiner Kohle zwacken konnte, die du potenziell damit verdienst. Aber ich weiß gar nicht mehr, was daraus geworden ist. Und an den Namen kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Also das Konzept klingt auf jeden Fall nach Google AdWords, ne? Ja, so ähnlich, ja. Nee, ist mir jetzt so auch nicht. Also so ganz grob, irgendwo klingelt da was, aber nee. Wie gesagt, die beiden, die das vorgetragen haben, die waren auch ziemlich, also nicht verwirrt, also die sahen irgendwie ganz merkwürdig nerdig aus, und es würde mich nicht wundern, wenn einfach irgendwie die Idee gut war, die IT gut war, aber es einfach am Marketing gescheitert ist. Ja, das hast du ja leider oft, ne? Ja. Ich nehme mal einen Schluck von meinem schönen, lauwarmen Kräutertee. Ja, da wollte ich dich gerade fragen, weil ich habe ja auch mein Getränk in der Hand. Und ein Kräutertee hast du selbst gemacht? Ja. Nee, der ist nicht selbst gemacht, das ist so ein billiger Teebeutel aus dem Rewe. Ja, erzähl mal ein bisschen mehr, was ist denn das für ein Kräutertee? Ey du, ich hab keine Ahnung, es ist Kräutertee, es ist... Einfach nur Kräutertee, nicht hier Kräutertee-Erkältung oder Kräutertee-Entspannung oder Kräutertee... Nee. Kräutertee. Also keins von diesen neumodischen Yuppie-Hippie-Teegetränken in, keine Ahnung, wo tausend Sachen zusammengemischt sind, es ist einfach stinknormaler, konservativer Kräutertee. Dann bin ich kräutermäßig zumindest schon mal bei dir, weil ich habe hier eine Kräuterlimonade oder auch ein Ginger Ale. Okay. Obwohl, ist es überhaupt eine Kräuterlimonade? Ich bin gerade bei Almdudler gewesen im Kopf. Almdudler ist auf jeden Fall eine Kräuterlimonade. Ja. Aber Ginger Ale, das ist ja, glaube ich, auch eher... Ist es gebraut? Nee, ne? Weißt du das? Gebraut, oder? Weil ein Ale ist doch irgendwas Biermäßiges in England, oder? Ja, Ale ist, weiß ich nicht, ich würde jetzt wahrscheinlich Guinness als Ale sehen. Das ist etwas, ja, wie der Name sagt, irgendwie ölig und wenig Schaum und eigentlich ganz süffig. Es gibt ja auch so gebraute Erfrischungsgetränke. Ich glaube, so Malzbier als erstes Mal, das ist irgendwie gebraut, ne? Ich habe keine Ahnung. Da muss ich mal mit dem Carsten drüber reden. Der Carsten ist der Bierexperte. Okay. Aber kein Braumeister? Nee, mein Nachbar war Braumeister, der hat eine Ausbildung hier gemacht in so einem lokalen Brauding hier bei uns in Fulda. Ja. Ja, und ist dann danach zur Marine gegangen aufs Schiff, was eigentlich auch relativ cool war, und war da Funke. Ja, vom Braumeister zur Bundeswehr ist der Weg ja auch nicht weit. Ja. Das passt ja schon ganz gut zusammen. Wie hoch wird der Aufwand sein? Ja, obwohl, da müssten wir auch wieder Carsten-Thema Aufwand selber brauen, aber da haben wir auch Leute im Bekanntenkreis irgendwie, die das machen. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch so billige Kits, wo du sowas relativ schnell selber machen kannst. Wir haben das einmal probiert, das war eine ganz schön räudige Plörre, die wir da zusammen gebraut haben. Das konntest du nicht trinken. Ja, ich kann da nicht viel zu sagen, weil Bier nicht so mein Getränk. Ja, jetzt wollte ich dich gerade fragen, welches Bier eigentlich aus Fulda kommt, aber das wirst du wissen, oder? Ja, wir haben hier einmal so einen Hochstift. Das ist eine Brauerei, die hier verortet ist. Dann gibt es, ich muss mal ganz kurz überlegen, ich glaube, Schwarzer Hahn kommt noch von hier. Okay. Und, was kennt man denn noch? Oder was kennt man denn überhaupt? Licher Bier kennen, glaube ich, auch relativ viele. Aber das ist schon wieder eine Ecke weg, ja. Die hatten in Lauterbach mal eine Brauerei, das ist irgendwie 20 Kilometer von hier. Ja. Aber ursprünglich sind die ja, glaube ich, auch irgendwie bei Gießen da verortet. Genau, die sind irgendwo bei Gießen. Licher kommt aus Lich. Ja. Das ist irgendwo zwischen Gießen und Marburg, wenn ich mich nicht irre. Also irgendwo Ecke Gießen auf jeden Fall. Ja, nee, das ist dann nicht mehr hier so in der Nähe. Ansonsten halt noch dieses kleine lokale Ding, wo hier mein Kollege da die Ausbildung mal gemacht hat damals. Das ist so ein im Prinzip wie so ein bayerischer Biergarten, eigenes Lokal, kleines Lokal noch mit drin und die brauen halt irgendwie selber, also sind glaube ich auch relativ hochwertig oder angesehen, also wenn man Leuten hier irgendwie was empfehlen sollte im Sommer, dann sollten die glaube ich mal dahin gehen. Ja. Kann man ja mal Werbung machen, Wiesenmühle heißt das Ding. Werbung in Podcast, ist sowas eigentlich erlaubt? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ja, das ist ja alles hier erlaubt ist es sowieso. Wenn, dann müsste mir ja jemand Geld dafür geben. Aber das macht ja gar keiner und das will ja auch gar keiner. Solange wir keine Marke denunzieren oder so. Ja, ich habe ja dabei bei iTunes zumindest das Explicit Tag eingestellt und wenn ich irgendwie dein Handy nervt, dann kannst du das auch gerne erzählen. Also, was hast du eingestellt bei iTunes? Den Explicit Tag habe ich gesetzt. Ach so, das heißt, ich kann Scheiße sagen? Ja, du kannst Scheiße und Fuck und ich glaube Nutten davon auch sagen. Ah. Und jetzt ist der Steve Jobs ja auch nicht mehr so, ich glaube, zurücktreten oder so, ne? Und da können wir auch Brüste sagen. Dann fliegen wir auch nicht aus iTunes raus. Vorher, was kann man sagen? Brüste. Brüste? Brüste. So, Brüste und iTunes? Verstehe. Brüste und iTunes war doch immer so ein Streitthema, oder? Diese ganzen Titten-Apps. Okay, weiß ich gar nicht. Ja, die haben da irgendwie no tits on iTunes. Die sind da irgendwie... ein bisschen wie dieses, na, wann war das denn? Bei diesem Super Bowl, dieses Janet Jackson Nippel-Ding. Du erinnerst dich so ganz grob? Nee, überhaupt nicht. Irgendwann vor Jahren war mal so ein Super Bowl, was ja hier ernst das große Ereignis in Amerika im Fernsehen ist. Ja. Und die haben halt immer in der Halbzeit so eine Show, wo irgend so ein Star irgendwas reißt und da war halt, ich glaube, die Janet Jackson und die hat halt getanzt und gesungen und sonst was und dann ist ja irgendwie eine Brust rausgerutscht. Ach ja, richtig. Und stimmt. Das war ganz, ganz lange in den Medien. Und Nipplegate. Nipplegate, genau. Und nachdem das war, haben die Medien sich ja irgendwie hingesetzt und bei solchen Live-Veranstaltungen ein Mini-Delay eingebaut, dass, wenn das passieren würde, die da einen Schnitt machen können. Ja. Und so ist es bei iTunes ja auch gewesen mit Titten-Apps. Ich glaube, die Bild-App ist mal irgendwie rausgeflogen. Weil die halt, ja, weil es halt eine von den Richtlinien ist, dass das irgendwie, dass es böse ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich meine, die haben da ja hunderttausende Apps im Store, ob jede einzelne, die da hochgeladen wird, angeschaut wird vorher. Du musst ja irgendwie sonst kannst ja sonst was da hochladen. Ja, also. Ich kann es nicht sagen, weil ich da nicht bin. Ich weiß nur, dass ich zumindest beruflich mit App-Entwicklung zu tun habe und da ist es schon so, dass alles, was du irgendwie im iTunes-Store veröffentlicht haben willst, musst du einreichen. Ja. Und es wird halt irgendwie einer Prüfung unterzogen, die gewissen Kriterien folgt, die du halt festgelegt hast. Und dann bestehst du da oder bestehst halt nicht und kommst halt nicht rein. Ja. Und aber wer jetzt genau wie prüft, ob das irgendwie ein Algorithmus ist oder ob da der iPod persönlich sitzt, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Beim Podcast ist es auch so, dass ich, bevor ich das Ding reingeschoben habe, musste ich durch so einen Approval-Prozess. Und da stand halt drin, ja hier, tag dein Zeug ordentlich, weil nur dadurch wird es gefunden und guck halt, dass deine Feeds in Ordnung sind und schau halt, dass irgendwie schon mal Content da ist, weil ansonsten ist halt nicht. Und dann, ich glaube, nach der zweiten Folge oder sowas habe ich es in iTunes reingeschubst. Und dann hat es irgendwie einen Tag oder zwei Tage gedauert und dann war das freigeschaltet. Aber ich habe von anderen schon gehört, dass wir durchaus auch mal eine Woche oder zwei gewartet haben. Okay. Das heißt, wir wurden angehört vom iTunes Music Store und wurden für nicht empfehlenswert, aber für, ja, wie sagt man? Akzeptabel. Akzeptabel. Für neutral befunden. Ja, immerhin. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Kannst du Apps programmieren? Nee, ich kann gar nicht programmieren. Ich kann Code lesen, verstehen und modifizieren. Und das ist eigentlich auch egal, welche Programmiersprache das ist. Aber das hält sich dann auch in Grenzen. Das ist dann irgendwie mal hier eine Funktion zusätzlich einbauen. Also ich kann Copy-Paste programmieren mit Google-Hilfe, aber ich kann nichts selber auf die Beine stellen. Okay. Dafür habe ich eher so einen Rundblick über, ja, über so alles miteinander. Wie ich in der, ich habe es glaube ich irgendwie in der letzten Folge mit dem Carsten kurz angerissen, dass ich mir irgendwie halt meinen Linux-Server hingestellt habe und gesagt habe, hier, da mache ich meinen ganzen Internetkram von der Pike auf, von Hand. Ja. Mail, bla, alles, aber wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge gerade nochmal kurz erzählt, von daher. Ja. Fand ich immer erstaunlich. Unix, ey, ich weiß noch, Unix, also das war für mich immer so ein No-Go, ja. Ich war immer so froh, dass man Windows hat, das installiert man, man drückt irgendwelche Setups. Ich habe nie verstanden, warum sich irgendjemand in Linux oder Unix oder so, ja, irgendwie über 100.000 Kommandozeilen plagt, ja, um irgendeine Applikation zu installieren oder zum Laufen zu bringen. Ja, wenn ich doch einfach nur auf Setup-Exe klicken kann, habe ich noch nie verstanden. Aber das ist ja mittlerweile auch alles anders. Ja, aber du hast halt die Möglichkeit, irgendwie mal so in die Tiefen des Systems einzusteigen. Das finde ich irgendwie, finde ich höchst interessant, wie die Dinge halt von innen funktionieren. Ja. Ja, so, ich weiß nicht, wann hast denn du mit dem Rechner angefangen? War das schon, das war zu DOS-Zeiten auch noch, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Zu MS-DOS-Zeiten. Wenn wir jetzt damit anfangen, dann komme ich jetzt aus dem Reden ja gar nicht mehr raus. Immer wenn ich mich mit irgendjemandem über MS-DOS unterhalte und die Spiele damals dann immer so auf 1 bis 24 Disketten kamen und man diesen Speicher immer allokieren musste, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Da musst du aber auch mal ein bisschen mehr ausholen, weil du musst ja bedenken, dass hier potenziell ja auch jemand zuhören könnte, der noch nicht mal weiß, was ein DOS ist. Und da müssen wir erstmal sagen, früher, da hat man alles eingetippt. MS-DOS, das war ein Betriebssystem für einen Rechner ohne grafische Oberfläche. Das muss man sich mal vorstellen. Da gab es in den seltensten Fällen eine Maus. Und im Grunde war das nur schwarzer Bildschirm mit Textzeilen, in denen man Befehle eingeben konnte. Und dann tat sich was, wenn man die richtigen Befehle eingegeben hatte. Das war noch vollkommen ungrafisch. Aber um da noch mal ganz kurz den Schwenk zu finden. Und ich habe mich immer nur nebenbei einfach mal so spaßeshalber mit Linux auseinandergesetzt. Ich habe mich jetzt nie wirklich richtig reingekriegt. Ich habe mir irgendwann zu meiner Zivi-Zeit mal ein Buch gekauft und vorher immer mal testweise einfach nur mal so ein SUSE installiert. Das ging aber nie. Und dann bin ich da halt einfach so rangegangen, wie wir das als Kinder an die DOS-Funktionen oder an die C64-Dinger dran sind. Ohne Angst, irgendwie was kaputt zu machen. So mit Virtual Machines und sowas kann man da schon einiges machen. So viel nochmal zu dem Reinknien. Also, es ist eigentlich alles geil erklärt. Ja. Egal, ob das jetzt irgendwie die Dokumentation ist, die dabei ist oder auch früher immer schon war, oder ob du irgendwie im Internet Zeug zusammenholst. Aber wir bleiben bei alten Spielen. Alte Spiele sind cool. Ja, auf jeden Fall. Bist du so ein Emulator-Mensch? Hast du irgendwie einen Emulator am Start? Nee, hatte ich mal. Ich weiß nicht, es gab mal eine Zeit, da fand ich das ganz cool, diese alten Spiele, mit denen man irgendwie in seiner Kindheit da was irgendwie so eine Verbindung hatte. Ja, aber auch das hatten wir schon mal angerissen in der letzten Sendung, weil ich dabei war. Mit den Filmen, ne? Ja, Dinge, die man als Kind cool fand und sich jetzt im Erwachsenenstatus nochmal anschaut, wir wirken ja doch immer anders. Und deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben, weil die Spiele fand ich dann teilweise nicht mehr so cool gerade, weil einfach dieses Gefühl wieder gefehlt hat und das wollte ich mir nicht kaputt machen. Also habe ich es dann irgendwann gelassen. Also was auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite ist, ich gehöre zu den Leuten, die irgendwie die Mario-Spiele sehr cool fanden. Ja. Und die auf dem NES-System, also alles, was diese neuen 3D und sowas, die gehen mal überhaupt nicht. So die NES Mario 1, 2 und vor allem das 3er, wo du mit dem Fuchsschwanz so fliegen konntest, das war ganz cool. Und dann kam für das Super NES das Mario World raus, was auch noch ganz cool war. Und dafür gab es halt coole Emulatoren auf Xbox oder sonst was, was halt damals eine Zeit lang hier im Wohnzimmer stand und inzwischen auch wieder steht und ab und zu mal benutzt wird. Und dann kam natürlich wieder das Internet dazu und das Internet, das macht ja die Sachen immer extrem. Und wie macht man Super Mario extrem? Man veröffentlicht Level-Editoren und man veröffentlicht eigene Levels, Modifikationen. Mir fehlen noch ein bisschen die Worte, weil ich überlege, wie ich es in Worte fasse, aber... Du bist absolut begeistert heute noch. Ich bin wirklich begeistert, weil sich da ein Universum eröffnet, was so... So die Verbindung im Kopf ist irgendwie so ein bisschen, kombiniere mal Super Mario World Levels mit Lego. Ja. Und du hast dann so einen Clicky-Bunty-Editor und kannst dir dann ein Fragezeichen dahinsetzen, kannst sagen, hier Pilz raus. Hier Plattform, hier Feind und klar steckt da immens Arbeit drin, so ein Ding selbst zu designen. Von daher ist es, glaube ich, was für die nächsten Leute eine Option ist, aber da gibt es dann halt die Freaks, die sich wirklich hinsetzen und ein Mario World nachprogrammieren, was dem eigentlichen Mario World nur noch durchs Spielprinzip und die Optik ein wenig ähnelt. So, die Optik ist halt total anders, mit komplett eigener Storyline und eigenen Gegnern, und das ist der Hammer. Die Internetressource dazu ist irgendwie SMW, Super Mario World Central, smwcentral.com oder org oder sowas, ich verlinke das unten nochmal, und da kriegst du halt den Editor und da kriegst du Levels und dann kannst du das Ding einfach irgendwie in der Konsole wieder reinladen oder in einem Emulator. Ja, musst du im Emulator machen, weil ich denke, die wenigsten Leute haben so ein Konsolen-Cartridge-Bespielungsgerät, und dann kannst du halt irgendwie eigene Level zocken. Das finde ich geil. Du Nerd. Ja, aber sowas hat es mir früher auch schon immer angetan. So altes Spiel, Stunts. Stunts 4D hieß es, glaube ich. War okay. So 386er, 486er Zeit. War auch so ein Billo-Autorennspiel, wo du halt einen Level-Editor dabei hattest. Konntest so Rampen und Loopings und Plateaus und alles Mögliche bauen. Auch auf so einem Raster, und konntest dann halt die Strecken fahren. Ja. Ich hab das mal irgendwo gehört, aber ich krieg gerade keine Bilder mehr zusammen. Ja, es waren alles nur so flächige Grafiken. Was hat's dir denn so angetan damals? Ich weiß gar nicht. Ich weiß noch, ein ziemlich prägendes Erlebnis als Kind war, als Doom rauskam. Einer der ersten 3D-Shooter. Das hatte ich gesehen, da war ich mit meinen Eltern in Straßburg gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich... Also ich habe diese Bilder heute noch so krass im Kopf. Also wir waren in Straßburg, da war ein Einkaufszentrum und da lief Doom auf einem Rechner. Und das habe ich als Kind gesehen. Ja, das ist merkwürdig, ne? Ich meine, sofort indiziert überall. Stell dir das in der heutigen Zeit mal vor. Ja. Ich meine, ja, heute läuft ja ganz anderes Zeug. Also würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ja, nee, aber so, es gibt ja auch so den einen oder anderen Shooter, der irgendwie umstritten ist mit so Szenen, wo du Zivilisten in Flughafenhallen abballerst oder sowas, und stell dir das mal in ein Einkaufszentrum auf dem großen Mediamarkt präsentiert, 58.000 Quadratzoll Bildschirm. Gucken wir mal, ich habe alle Rebellen umgenietet. wo war ich jetzt stehen? Ah ja, richtig, ja, in Straßburg. Und da lief Doom, ich habe das gespielt, ich kannte vorher halt nur diese ganzen 2D-Spiele. Ja. Mein Vater hatte damals von der Firma gestellt bekommen, einen 386er von IBM, der hatte sogar 8 MB RAM und keine Ahnung, irgendwie 33 MHz oder sowas. Das war eine Riesenkiste damals. Und ich kannte trotzdem nur diese ganzen 2D-Spiele, diese harmlosen Jump'n'Runs, Commander Keen und so ein Kram. Und dann stehe ich in Straßburg und dann läuft dann da Doom, ja, und ich war total von der Rolle, ich so, was ist das denn? Und dann hat sich natürlich rasend schnell verbreitet, und irgendwann hatte einer meiner Kumpels damals dieses Doom zu Hause, und dann wollte ich es natürlich auch unbedingt haben, und dann hat es mir dann mitgegeben, und mein Vater hat dann mitbekommen, dass ich Doom spiele auf seinem Rechner, hat sich das angeschaut und hat es halt für absolut nicht akzeptabel gefunden, ja. Und weiß nicht, ich habe es so halb verstanden, weil ich dachte, ja gut, ich meine, es ist halt schon irgendwie brutal, aber hey, es macht unfassbar viel Spaß. Und die Monster sind ja auch böse, ne? Ja eben, ne? Die wollen ja nichts Gutes, die wollen ja die Menschen kaputt machen. Ich wehre mich ja nur. Genau, richtig. Und dann hat er es mir verboten, dann musste ich es löschen, aber dann dachte ich mir, boah, das kann ja wohl nicht sein. Ja. Und ich meine, ich war in diesem MS-DOS, das war ja damals noch MS-DOS, war ich ja schon so clever, ich konnte auch Verzeichnisse verstecken. Ja, und dann hatte ich es mir trotzdem nochmal installiert, als ich auf der Arbeit war, und hab das dann irgendwie unter 25 Verzeichnissen versteckt und hab das halt immer gespielt, wenn er nicht da war. Ja. Ich kam mir richtig verwegen vor. Meine Mutter kannte sich ja mit dem ganzen Kram nicht aus. Die hat es ja eigentlich gar nicht mitbekommen. Und wenn ich es meinem Vater heute erzähle, behauptet er immer, er wüsste, er hätte das natürlich gewusst und so. Aber er wollte einfach nur die Grenze setzen, dass ich weiß, er toleriert das eigentlich nicht, dass ich sowas tue. Aber er hat sich natürlich gedacht, dass ich das bei meinem Kumpel spiele. Oder er wusste natürlich auch, dass ich das irgendwo versteckt hatte, was ich ihm bis heute nicht glaube. Wie hätte er es dann finden sollen? Ja, das ist einfach schön, diesen Vorsprung, den man da irgendwie hatte, ne? Ja. Ich bin gespannt, was da evolutionstechnisch das nächste ist, was mich da jetzt zum Beispiel erwartet mit meinem Kind, in welche Richtung das Überflügeln da gehen wird. Ob es auch jetzt die Technik sein wird, ja. Oder ob ich dann einfach überhaupt nicht mehr mit Hologrammen klarkomme und er sagt, hier, ist doch ganz einfach, guck's dir an, checkst es. Ja, das stimmt schon, ja. Da wird einem dann wahrscheinlich schlecht oder so, wenn man irgendwie fehlt einem noch so im Kopf die Evolution dann. Ja, oder hier irgendwelche Neurotransmitter, USB-Steckdosen. Ja, oh, da sagst du gerade was. Ich habe letzte Woche gelesen, also man kennt ja aus Matrix diese Szenen, wenn sie sich irgendwie hinten einen Stöppel in den Hals stecken und sagen, hier, ich muss mal kurz lernen, Hubschrauber zu fliegen. Ja, hier Download Hubschrauber und Setup.exe, ja, und dann kriegst du Hubschrauber installiert. Und jetzt habe ich letzte Woche gelesen, dass irgendwelche Wissenschaftler, ich weiß nicht mehr wo, zwei Ratten genommen haben. Die eine war dressiert und konnte Dinge, die andere war doof und konnte gar nichts. Und dann haben sie der irgendwie aus dem Gehirn irgendwas rausgenommen, irgendwie Neuronen auf so einen Chip, also diese Fähigkeit irgendwie auf so einen Biochip oder sowas gemacht, der anderen Ratte irgendwie eingepflanzt. Und auf einmal konnte die auch diese Kunststückchen. Und ich dachte, wow, ja, demnächst kann die auch Hubschrauber fliegen. Also diese Fiktion, ja, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, alles, was der Mensch irgendwie in Filme und Bücher packt, das wird einfach irgendwann real. Das ist unglaublich. Ne? Ja, das hast du ja auch teilweise bei diesen ganzen James-Bond-Gimmicks, ne? Wenn du dir die Dinger irgendwie aus den 60ern oder 70ern anguckst, wo er dann damals irgendwie, ich weiß nicht, die Uhr mit Raketenwerfer. Ja, Raketenwerfer. Hab ich jetzt nicht an der Uhr, aber ich habe auch nur das kleine Modell. Aber ja, genau, du weißt, was ich meine. Ja. Was ist denn heute so der heiße Scheiß im Science-Fiction? Außer jetzt irgendwie, das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind hier diese Minority-Report-Displays. Da würde ich sagen, haben wollen. Ja, stimmt. Aber ich meine, da sind wir auf dem besten Weg, ganz ehrlich. Ich meine, die Displays, das ist ja jetzt keine Herausforderung mehr, Dinge hin und her zu schieben. Und irgendwann wird es auch mit Hologrammen kommen. Ja, das ist Meine Theorie ist ja einfach, das geht los, weil die Pornoindustrie in 3D einsteigt. Weil ja. So war es bei DVDs, so war es bei Internetvideo, so war es bei VHS. Ja, und mal ganz ehrlich, ich meine so 3D-Porno ist jetzt nicht so, dass das nicht weit entfernt, gedankentechnisch. Nee, natürlich nicht. Gibt es nicht schon 3D-Pornos? Ich will mich jetzt hier nicht outen, aber ich meine, ich habe sowas schon mal gelesen. Gelesen? Gelesen, ja. Gelesen. Nee, gesehen hätte mir jetzt nichts gebracht, weil ich habe weder eine 3D-Brille noch einen 3D-Fernseher. Das hätte dann irgendwie komisch verwaschen ausgesehen. Da hatte ich jetzt auch keine Lust drauf. Also ich kann zumindest aus Erfahrung sagen, dass ich noch kein 3D-Porno gesehen habe. Ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Müsste man mal Marktforschung betreiben. Ja, aber du könntest es eigentlich zugeben, weil ja, du hast ja einen Explicit-Tag. Ja? Also wir können uns jetzt über unterhalten. Du kannst deine Erfahrung schon kundtun. Ja. Ja, verfänglich. Ja, ich würde jetzt sagen, ich habe ja noch eine Frau, aber die will ich hier raushalten aus der ganzen Podcast-Geschichte. Ist 3D genug zu Hause. Ja, jetzt ja. Müssen wir den Sprung schnell kriegen. Verlegen, ja, genau. Schweigen. 3D. Spiele 3D. Ich hatte mal so eine Shutter-Brille. Okay. Und die hast du ja irgendwie zwischen den Grafikkartenausgang und den Monitor angeflanscht. Und dann musstest du so doppelte, oder dann wurde die effektive Bildwiederholrate halbiert, weil jedes Halbbild nur für ein Auge dargestellt wurde und diese Brille per LCD zugemacht hat. Ja. Und da gab es, was gab es da als Spiel dabei? Forsaken. Das war so ein 3D-Shooter mit oben, unten, rechts, links. Ja, hauptsächlich... Ja, oben unten war das. Ja, das war der Nachfolger von Descent und Descent war der erste Shooter, wo du nicht mehr an den Boden gebunden warst, sondern halt so ein fliegendes Schiff hatte, wo du halt wirklich alle drei Bewegungsachsen ausnutzen konntest, komplett. Oh, Christian, da sagst du was, Descent, da habe ich ja ewig nicht mehr dran gedacht. Das hab ich bis zum Exzess gespielt. Ich fand dieses Spiel, das war doch das, wo du durch diese Tunnel musstest, Roboter platt machen, Schlüssel kriegen für Türen und am Schluss ist dann so ein Counter runtergelaufen, wenn du alles erledigt hast, wo dann die ganze Mine, in der du rumgeflogen bist, nach allen Richtungen explodiert ist, ne? Genau. Und Forsaken also, war vom Prinzip genau das gleiche, aber ich glaube, Descent war eher so ein bisschen in so einer bräunlich-grauen Optik und Forsaken war halt farbknallig. Okay. Aber ansonsten komplett gleiches Spielprinzip. Und da war diese Brille dabei. Und das hat eigentlich ganz gut gerockt. Ja. Du hast ja Kopfschmerzen gekriegt nach irgendwie einer halben Stunde oder so, weil die Monitore damals hatten, wenn du guten hattest, irgendwie 60 Hertz und dann hattest du effektiv 30 und das war halt flimmern. Ja, also bei mir hat es auch daran gescheitert, dass ich irgendwie einen Monitor hatte, der das nicht mitgemacht hat. Also ich hatte irgendwie keinen mit 120 Hertz oder gar mehr. Ja. Ich war ja mal auf der C-Bit. Wie ich letztens schon gesagt habe, ich rechne nie, wenn ich Kind oder Jugendlich betrachte, in Alter, weil das kann ich nicht einschätzen. Ich rechne immer irgendwie in Schuljahren, zumindest bei mir selber. Und ich weiß, ich war in der 7. Klasse. Disclaimer, ich weiß nicht, wie alt man da ist. Auf der CeBIT mal. Und da hatten die so einen Virtual Reality Helm. Das war halt auch irgendwie so ein, ja, es war so ein Helm, den du aufgesetzt hattest. Und vor jedem Auge war so ein kleiner Bildschirm in so einem, ja, in so einem Okular-Ding drin, Kopfhörer und oben war so ein Bewegungssensor. Hm. Sagt dir was? Ja, aber auch nie benutzt. Und da war halt irgendwie ein Stand und da musst du eine Stunde anstehen und dann konntest du irgendwie dieses Ding mal 20 Minuten benutzen. Und als Game hatten die da Magic Carpet, auch wieder so ein Ding, was es mir angetan hat, was ich noch Jahre danach gezockt habe und jetzt auch ab und zu immer mal wieder raushole. Ist halt so orientalische Atmosphäre, bist so ein Typ auf so einem fliegenden Teppich und kannst halt auch so shootermäßig steuern und immer ein bisschen über den Boden rumhufern und da kommen so ganz komische Monster, die schießt ab, die geben Mana-Kugeln, du vergrößerst deine Burg, kannst mehr Mana-Kugeln sammeln und dann gibt es so verschiedene Zaubersprüche mit verschiedenen Angriff- oder Verteidigungsdingern und dann ballerst du da halt rum und machst halt die Welt klar. Ja. Und das hatten die auf diesem Helm-Ding drauf und das habe ich gezockt und das hat es mir so angetan, dass ich mir das Spiel in einem Game-Shop besorgt habe. Das gab es nur auf CD-ROM und wir hatten noch kein CD-ROM daheim und dann habe ich mir das bei einem Kollegen, der ein CD-ROM hatte, mit AEJ auf Disketten gepackt, auf 120 und habe es versucht, irgendwie auf einen eigenen Rechner zu bekommen, aber es ging nicht, weil immer irgendwelche Disks kaputt waren. Oh, ja, das kenne ich auch noch. Aber das ist auch wieder so ein Spiel. Das ist zeitlos. Das ist zwar von der Grafik ein bisschen scheiße, aber das hatte damals einen High-Resolution-Modus, der auf den Rechnern von vor ungefähr 4-5 Jahren echt brauchbar war. Aber inzwischen, ich müsste es einfach mal wieder ausprobieren. Ja. Aber ich habe keine Zeit zum Zocken. War dieser Helm denn jetzt gut, weil durchgesetzt hat sich das nicht, oder? Der war, glaube ich, also der war schon gut. Ich glaube, der war einfach zu teuer. Also so damals hat er irgendwie, der war auf der CeBIT halt relativ neu oder den gab es schon in irgendwelchen Game-Zeitschriften, hattest du immer mal anzeigen, aber der hat halt damals 1200 Mark gekostet. Ja. Und ich kann es dir nicht sagen. Dann setzt sich sowas natürlich nicht durch. Nee. Aber dir ist einem davon schlecht geworden oder so, wie bei den Shutterbrillen oder? Nee, das Einzige, was du da als Manko hattest, war, dass die Auflösung halt relativ gering war. Also die hatten, glaube ich, 320 mal 240 Bildpunkte auf jedem Auge. Ja, mit einer entsprechenden Linse davor, sodass es irgendwie schon noch einigermaßen scharf war, aber war halt eine geringe Auflösung. Das war, glaube ich, auch das Problem. Ja, gut. Aber heutzutage würde ich mir sowas eigentlich ganz cool vorstellen. Ich denke, dass das sollte doch nicht mehr so das Problem sein. Nö. Ich habe mir vor 5 Jahren bei Konrad mal so eine Videobrille gekauft, weil ich mir gedacht habe, oh cool, die setzt im Zug auf und dann kannst du Filme gucken. Mhm. Ja, hier, 3D-Pornos, ohne dass einer sieht, weißt du? Und da habe ich aber irgendwie so ein Montagsmodell erwischt und das war dann gekoppelt noch mit gleichzeitigem Umzug weg aus der Stadt und da habe ich es nicht gebacken bekommen, dieses Teil umzutauschen. Es liegt jetzt immer noch im Keller und hat nie wirklich funktioniert. Aber das muss man sich vielleicht nochmal angucken. Ja. Es gibt ja auch diese Jungs, die diese Quadrocopter mit den Videobrillen fliegen, und da sollte doch eigentlich inzwischen echt brauchbare Technik am Start sein. Ja. Quadrocopter? Sind das diese iPod-gesteuerten Dinger? Die iPod-Steuerung ist da nachgelagert. Das ist auch so ein Projekt, was ursprünglich so aus den Dunstkreisen vom CCC rauskam. Und das ist halt so ein, ganz, ganz grob gesagt, das ist ein ferngesteuerter Hubschrauber. Aber der Quadrocopter, stellen dir vor, wie so ein X. Einfach ein, ja, aus zwei Balken oder aus Metalldingern hat so ein X gemacht und an jedes Ende so einen kleinen runden Rotor. Und dann hast du halt so ein bisschen Chip und Steuerungszeug in der Mitte, der das alles halt checkt und ausgleicht, und dann kannst du das Ding mit einer Fernsteuerung steuern. Mhm. Und das wurde halt sehr, sehr viel verfeinert. Das ist halt auch ein Open-Source-Projekt. Und irgendwann kamen halt mal Leute und haben so einen Billig-Bausatz oder Fertigmodell, glaube ich, gebaut und eine iPhone-App dafür vertrieben. Mhm. Und das ist relativ, ja, relativ weit verbreitet. Aber die Dinger an sich sind halt noch ein bisschen größer als dieses iPhone-Teil. Und die sind halt durchgenördet bis zum geht nicht mehr. Also die Basisversion, die du dir holst, ist halt so X Elektronik, vier Rotoren und dann eine Fernsteuerung, und dann kannst du das Ding fliegen. Und dann gibt es halt so verschiedene Module, die du da auf die Platine draufbauen kannst. So angefangen beim GPS-Modul, wo du dir dann halt heim per Google Maps irgendwie einen Pfad zusammenklicken kannst, lädst ihn auf die Drohne drauf und die fliegt den ab. Also komplett autark, ohne dass du selbst was machst. Ja. Bis hin zu hochkomplexer Lageüberwachung und auch autarkes Ausgleichen, sodass das Ding starr auf einem Punkt steht, auch wenn die Wetterbedingungen irgendwie schlecht sind, und wenn du das Teil mit der Hand wegschubst, macht es so wupp und fliegt dann halt wieder an die Stelle. Okay. Also ich habe es selber noch nicht richtig real gesehen. Der Carsten hat so ein Ding, aber der wohnt halt in Bielefeld. Habe aber mal das ein oder andere YouTube-Video dazu gesehen, und die rocken schon, sind aber auch teuer. Ja. Hört sich an wie so eine Drohne aus dem Afghanistan-Krieg. Ja, ist so. Also du kriegst auch Videobrill dafür. Also dann flanschst du halt so eine kleine Kamera rein, die, ich weiß nicht, ob es über Funk oder über irgendeinen Digitalfunk halt das Bildsignal abstrahlt, und du kannst das Ding mit einer Videobrille halt fliegen, und dann setzt du dir die Brille auf, die Fernsteuerung, und du siehst halt aus der Kamera von dem Teil raus. Das ist cool. Verlink das mal unten. Ja, mach ich mal. Ich guck mal, der Carsten hat bestimmt das ein oder andere Flugvideo. Ansonsten gibt es da auch, glaube ich, irgendwie ein brauchbares Wiki. Werbung für Kriegsgerät, fällt das auch noch unter Explicit, oder? Ja, das ist ja keine Pistole drauf. Achso, geht aber auch, kriegst du auch eine Videobrille, Maschinengewehraufsatz. Ich weiß nicht, ich würde sagen, die Nerdsinn ist ja eigentlich relativ pazifistisch. Ja, das stimmt. Obwohl so, die heutigen Waffen sind ja eigentlich auch bis ins Extrem irgendwie durchgeplant, oder? Ja. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich hatte letztens irgendwann mal einen Wikipedia-Artikel offen zu so einer Heckler & Koch MP5. Das ist, glaube ich, dieses Standardgewehr, mit dem die Polizisten rumrennen, oder? Keine Ahnung. Oder Bundesgrenzschutz oder sowas. Also hier als TM-Terrorpanik war und die ganzen Bahnhöfe von den Polizisten bewacht wurden, die hatten diese Dinger alle im Anschlag, und da habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Und wenn du dieses Ding halt mal so in der technischen Detailfotografie siehst und nicht so die verschrubbte Variante, die irgendwie am Ordnungswächter dranhängt, macht halt schon irgendwie Eindruck. Ja, du bist gleich hingerannt, so, hey, eine AK-25-8, die kenne ich aus Counter-Strike. mit R können sie neu laden. Ja. was ich neulich gelernt habe, ich wusste das gar nicht, ein Kumpel war zu Besuch aus der Schweiz, der ist Jäger, der hat vor 2 oder 3 Jahren einen Jagdschein gemacht, und der hat erzählt, dass Swarovski, diese Swarovskis, die in jeder Fußgängerzone irgendwelchen Schmuck und so Krempel verkaufen, ja, wo alle Mädels, alle Frauen rein, ah, Swarovski, Kristalle und Schmuck und Kätzchen aus Swarovski und so, die stellen weltweit besten oder welche der besten Visiere her. Das heißt, jedes Jahr sterben oder werden anvisiert durch Swarovski-Visiere Rehe, Hirsche, was auch immer man so erschießen kann als Jäger, das wusste ich gar nicht. Und die liefern, glaube ich, auch für Panzer irgendwie so Visiere. Also ich glaube, das wissen die wenigsten. Wenn du mal so ein Schild da vorne hinstellst vor so einem Laden und sagst, sie unterstützen Kriegstreiber, würde mich echt mal interessieren, wie die Leute darauf reagieren. Ich muss das nochmal verifizieren, aber er hat das erzählt. Und also eigentlich erzählt er kein Mist insofern. Das würde mich ja mal interessieren, aus ja auch Gründen, die ich jetzt hier irgendwie nicht sagen will. Ja. So, was machen die, weil die Glas herstellen oder was ist, Visiere ist Optik, Linsen, oder? Ja, richtig, also richtig, im Grunde ist das ja alles voller Linsen da drin und ich glaube, hat erzählt, dass das, glaube ich, die ersten waren, die es hingekriegt haben, mit so einem Visier einen sechsfach optischen Zoom hinzukriegen. Das ist wohl scheinbar weiß auch nicht. Ach, frag mich nicht, wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich meine, die Details interessieren mich da auch nicht. Aber das fand ich schon interessant. Ich glaube, die wenigsten wissen das. Ja, wie gesagt, höre ich jetzt auch irgendwie zum ersten Mal. Ja, guck mal, wenn du da irgendwie bis zum nächsten Mal oder sowas mir mal einen Link beschaffen kannst oder irgendwie, wenn du was weißt, einfach mal ins Google rein und dann hänge ich das auch nochmal unten dran. Ja, dann heißt es dann irgendwann Netzgespräche, klärt Leute über Swarovski auf, keiner kauft mehr Swarovski wegen dir, ja. Ja. Nicht, dass wir einen Skandal verursachen oder so. Nee, ist ja auch nur alles unbestätigt und so, ne, Hörensagen. Habe ich im Internet gehört, darfst ja in Doktorarbeiten nicht mal Wikipedia zitieren, das sind wir jetzt, glaube ich, auch nicht die verlässliche Quelle, obwohl wir vom iPod approved wurden. Das mit den Visieren, da bin ich mir sicher, die habe ich sogar gesehen in einem Laden, weil er wollte in so einen Laden rein, aber was so die Kriegsbelieferung betrifft, ich weiß es nicht. Schon wieder verlegene Stille, jetzt hier reißen wir aber Themen an heute. Ja, ich überlege gerade, wie wir da hingekommen sind. Wir waren irgendwie mal eigentlich bei Spielen hängen geblieben, aber abschweifen ist doch mal wieder schön. Ja, das stimmt. Spiele. Richtig. Wir sind von Doom. Von Doom, ja, genau. Von Doom zu Swarovski. Gab's von Doom zu 3D-Pornos und Swarovski. Gab es bei Doom irgendwas mit einem Zielfernrohr? Nee. Oder kamen die Sniper-Sachen alle erst später? Ich glaube, das kam alles erst später. Ich erinnere mich dann nur bei Counter-Strike an so Sniper-Kram, aber das gab es bestimmt schon früher. Ich überlege gerade, bei Unreal Tournament gab es auf jeden Fall was. Bei Quake 1? Weiß ich nicht. Mhm. Ich vermute, Quake war da irgendwie so der Vorreiter bestimmt. Wie mit vielem. Ja. So, ich muss mir noch mal einen Schluck aus meiner Flasche gönnen kurz. Ja, lecker, Kräuterlimonade, muss sein. Ja. Tja, noch ein Spiel, was dir auf der Fahne brennt, weil ich habe auf jeden Fall noch was. Ein Spiel, das mir auf der Fahne brennt. Also, ich weiß nicht, Monkey Island habe ich gerne gespielt. Ich weiß noch, Monkey Island 1, ja, wo du am Anfang diese Insel gesehen hast und ich fand die Melodie immer so super, diese dam dam dam da da dam dam dam. Fand ich immer total grandios. Das Dumme war nur, dass ich keine Soundkarte hatte. Also mein Vater war so grundsätzlich gegen Spiele und so. Ich hatte auch nie eine Spielekonsole, hat mich immer tot geärgert deswegen, weil ich nie eine bekommen hatte. Ich hatte auch keinen Gameboy, als alle einen Gameboy hatten. Auf jeden Fall war dieses Geplinker von Monkey Island eben nur auf so einem PC-Speaker zu hören. Das war ziemlich uncharmant. Und ich hatte das auch bei dem Kumpel, das ist derselbe Kumpel, der Doom spielen durfte, während ich das nicht spielen durfte. Der hatte natürlich eine Adlib-Soundkarte, ja. Und bei dem bin ich ja immer hin und wollte unbedingt immer das Intro von Monkey Island hören, weil ich das immer so toll fand. Ja, willst du das Ganze jetzt noch gesteigert haben? Okay, also ich hatte einen Kumpel, der hat auch damals schon im Keller gewohnt. Und die Leute, die im Keller wohnten, die durften auch immer alles. Der hatte auch immer die Spiele vorher und sowas. Und als wir unseren PC neu hatten, hatte der auch, ich glaube, Mortal Kombat dann irgendwann mal angeschleppt. Und der hatte eine Soundkarte, wo das halt auch endlich die geilen Sounds hatte mit und Finish him und den ganzen Kram. Und da habe ich gesagt, scheiße, das brauche ich auch. Oh, du hast doch da so Disketten, da steht Soundblaster drauf mit diesen Treibern und so. Die nehme ich mir jetzt mal mit. Und dann habe ich das auch zu Hause. Und es ging nicht. Ich habe es versucht und versucht. Und dann habe ich irgendwann gelernt, wozu man Hardware braucht. Das ist schon niedlich, das ist echt eine süße Geschichte. Die ist schön, ne? Das ist grandios. Also das habe ich auch nicht gehört, deswegen ist es cool. Ich überlege gerade mal, ob ich noch was Ähnliches bieten kann. So spontan nicht, aber da fällt mir bestimmt noch was ein. Ich weiß noch, aber irgendwann habe ich dann, konnte ich meinen eigenen Kram machen, weil ich meinen allerersten eigenen Rechner, den habe ich damals gewonnen über die Bild-Zeitung. Oh, du hast mal was gewonnen. Ja, also das war, mein Vater hatte noch diesen 386er, der war immer ein bisschen aufgerüstet irgendwann. Irgendwann war der halt gar nicht mehr so up-to-date. Da gab es dann schon, was gab es denn da? Pentiums gab es da schon lange. Pentium 90, Pentium, weiß nicht, ich glaube, es ging bis 200 MHz zu der Zeit. Und 200 MHz war halt so das Nonplusultra, das Unbezahlbare. Und da hat meine Tante damals einen Artikel aus der Bild-Zeitung angeschleppt, dass man im Rahmen der Cebit Home irgendwie so einen Bild-Zeitungswettbewerb mitmachen konnte. Da hat man sich in den Chatraum eingeloggt, hat dann von dem Admin dort eine Frage bekommen und du musstest die Antwort über Suchmaschinen rausfinden. Da gab es noch etliche Suchmaschinen, Fireball und so ein Quatsch. Ah ja, geil. Und da hast du immer gegen den anderen gespielt und wer zuerst alle Fragen beantwortet hat und halt per persönlicher Nachricht an den Admin geschickt hatte, der hatte gewonnen. Und da habe ich mich bei diesem Wettbewerb da angemeldet und hatte mich bis ins Finale gespielt. Ja? Und dann wurde ich auf die Cebit Home eingeladen und da war ich dann damals und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Also ich meine, kann man irgendwie zurückrechnen, als es diese 200 MHz Rechner gab. Und dann habe ich da im Finale live auf der Cebit gegen so einen Typen gespielt und ich meine, der erste Preis waren 200 MHz Rechner im Wert von, weiß nicht, 5000 Mark und der zweite Platz waren 133 MHz Rechner im Wert, also mit Drucker, mit 17 Zoll Monitor damals, super, ja. Ja. Für einen Wert von 3500 Mark oder sowas. Und ich war schon so zufrieden, da zu sein. Ich war so glücklich, dass ich ja jetzt bald einen eigenen Rechner habe. Ich war total unkonzentriert und habe dann halt den zweiten Platz gemacht. Weil ich war der Typ, ich glaube, der war auch richtig gut dabei. Und dann kam irgendwann zwei Wochen später, kam der Postmann mit, keine Ahnung, mit so vielen Geschenken, wie ich so Palette. Ja. Und das, der ganze Flur stand voller Kisten, Drucker, Monitor, Tower und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja. Und dann habe ich das Ding im Zimmer von meinem Vater, weil da noch ein Schreibtischplatz übrig war, aufgebaut. Und habe immer ausgelacht, dass ich jetzt einen viel besseren Rechner hatte. Und da konnte ich natürlich installieren, was ich wollte. Ja. Ich war glücklich. Das ist ja natürlich geil. Also da habe ich gerade beim Hören der Geschichte schon voll das breite Grinsen irgendwie drauf, weil ich mir vorstellen kann, wie sich das irgendwie anfühlt. So, ja. Oh, der Postmann kommt mit Zeug. Ja. Das Beste an der Geschichte war natürlich, dass ich dann in unserem damaligen, Zukunftsminister, Technikminister, Wirtschaftsminister, ich glaube Jürgen Rüttgers, die Hand schütteln durfte. Das war für mich, war natürlich nicht für mich das Beste der ganzen Geschichte, aber das weiß ich auch noch. Da war ich sogar noch mit Bild in der Bild-Zeitung irgendwie. Mein Gott, ich war schon mal in der Bild-Zeitung. Oh. Ja. Bist du da ergoogelbar? Bitte? Bist du da ergoogelbar? Bist du jetzt im Archiv? Das glaube ich nicht. Aber ich habe es noch nie probiert, um ehrlich zu sein. Nicht, dass jetzt einer googelt. Sag nicht meinen richtigen Namen. Nein, du bist der Bert Geheim. Müller. Der Bernd. Scheiße, Bernd. Bitte? Nichts. dazu auch noch irgendwie den Link zum Scheiße Bernd. Ich kenne Scheiße Bernd nicht. Du kennst den Scheiße Bernd nicht. Nee. Nächstes Mal. Erst angucken, dann. Ich weiß nicht. Das ist auch so ein Minister. Video kannst du ja dann später mal angucken. Das ist so ein Minister, der da halt nach einem. Was war das denn? Winneden war doch so ein Amoklauf, oder? Ja. War das dieser erste große hier in Deutschland? Wo dieses Internet-Bekennerschreiben aufgetaucht ist? Ich weiß es nicht. Ja, da steht halt dieser Innenminister und verließ das Internet-Bekennerschreiben und das ist halt ein Fake. Das ist aus irgendeinem aus irgendeinem Forum-Ding halt entstanden. Auch sehr, sehr zwielichtige Quelle und dann steht halt da dieser Innenminister da und verließ halt dieses gefakte Bekennerschreiben. So, Scheiße Bernd, ich habe dieses Lotterleben satt. Und ich werde jetzt erstmal an meiner Schule gepflegt grillen gehen. Und der hat es wirklich vorgelesen? Es war keine Parodie oder sowas? Der hat es wirklich vorgelesen? Ja, weil die Internetrecherche halt ergeben hat, dass dieses Bekennerschreiben echt ist. Und du hast halt an diversen Anzeichen halt erkennen können, dass es halt ein Fake sein muss, weil es allein vom Zeitlichen schon irgendwie nicht gepasst hat. Ja. Gott. Peinlich. Tja. Wo wir gerade bei Rede verlesen sind, fällt mir eine Rede ein von einem Politiker, in Anführungsstrichen, die ich heute gehört habe. Und ich finde, wir sollten in dieser Sendung unbedingt ja nochmal einen Nachruf an Loriot machen, der ja leider diese Woche verstorben ist. Den ich persönlich sehr schätze, so wie viele Leute, hoffentlich, wahrscheinlich, oder wie man an Reaktionen sehen kann, ja doch scheinbar schon. Da muss man unbedingt mal bei YouTube nach Loriot und Bundestagsrede suchen. Da mimt er auch einen Politiker und redet 2 Minuten Politik-Talk, ohne auch nur inhaltlich irgendwas Relevantes zu sagen. Das ist so unfassbar komisch. Das sollte man sich unbedingt mal angucken. Ja, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich mich mit Loriot noch nie wirklich richtig beschäftigt habe. Weil ganz, ganz früher hatte ich irgendwie einen komischen Humor und konnte damit noch nicht wirklich was anfangen, weil ich es nicht gecheckt habe. Und so jetzt irgendwann im letzten Jahr habe ich, glaube ich, mal das eine oder andere gefunden, nachdem es mir durch den Not Safe for Work Podcast irgendwie, glaube ich, mal nahegetragen wurde. Ja. Und es für sehr gut befunden. Und je mehr ich davon jetzt irgendwie gucke, desto besser wird das. Von daher ist es so ein klassischer Fall von irgendwie eigentlich nicht wirklich, aber es gibt ja diesen Effekt, so der Künstler stirbt und danach wird das Werk irgendwie noch gefragter, bekannter, populärer oder sowas. Ja. Und zumindest bei mir tritt halt jetzt gerade dieser Effekt ein, dass dadurch, dass es jetzt irgendwie gerade wieder ein bisschen am Hochschwappen ist in den Medien und dadurch halt auch das eine oder andere gebracht wird, kommt natürlich mehr. Und da werde ich wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere, nochmal den ein oder anderen YouTube-Abend irgendwie auf der Couch verbringen. Ja, wir haben ja oben diese komplette Loriot-Box stehen. Bei weitem noch nicht alles angeschaut, ja, aber wir sind, also meine Freundin und ich, große Verehrer dieses Mannes, also kann man nur empfehlen. Wäre jetzt auch müßig, jetzt hier nochmal abzureißen, was der Mann geleistet hat. Davon ist ja so viel erzählt und geschrieben worden in der letzten Woche. Und wer sich dafür interessiert, der weiß es eh schon. Wer nicht, dem kann man es jetzt wahrscheinlich auch nicht in 2 Minuten nahebringen. Was wäre denn so der Hauptcontent, mit dem es sich zu starten lohnen würde? Sind es eher irgendwie, oder was gibt es denn überhaupt? Gibt es Filme? Gibt es so Kabarett-Shows oder Sketche oder Serie? Was ist denn so das? Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, wenn man Loriot ganz schnell aufs Wichtigste reduzieren müsste, wäre das wahrscheinlich Cartoons, Sketche, Filme. Man muss natürlich schon so eine gewisse Art von so subtilen Humor verstehen, ja, und wahrscheinlich auch sehr über sich selber lachen können, weil das, was er so verarbeitet, ist ja doch immer so ein Betrachten des Menschen und aller möglichen Peinlichkeiten. Weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt irgendjemandem Loriot nahebringen müsste, würde ich wahrscheinlich mit Filmen anfangen. Irgendwie. Also ich weiß. Willy Pussy oder Papa and the Porters. Also das erste, was ich gesehen habe, was ich bewusst jetzt verknüpft habe mit Loriot, war irgend so ein Sketch, wo es um so einen Typen geht, der Luftschutzbunker verkauft. Und dann sitzen sie halt in so einem 1 Meter hohen Luftschutzbunker und der wird halt angepriesen, so Teleshopping-mäßig, als der neue Kompaktbunker. Und ich habe mich weggeschmissen. Ja, gut, ich meine, ja, für den einen sind es vielleicht die Sketche, für den anderen ein Film. Also ich weiß nicht, vielleicht einfach mal bei YouTube Loriot suchen und einfach mal Sketche anschauen. Ein Klavier, Luftschutzbunker und was nehmen wir noch? Vielleicht den ganz klassischen mit der Nudel. Obwohl, das ist schon, ja doch, warum nicht? Ich starte einfach mal. Ja. Weil ich muss ja sagen, mit deutschem Film kann ich nicht viel anfangen. Okay. Ich weiß nicht, wo da mein Problem ist, aber so spontan muss ich wirklich sagen, deutsche Filme kann ich mir nicht angucken. Es gibt vielleicht die ein oder andere Ausnahme, aber selbst die kommt mir jetzt, fällt mir nicht spontan ein. Ja. Was ganz gut war, was aber auch wieder eine Empfehlung war, obwohl es könnte sein, dass den echt viele Leute nicht geguckt haben, der heißt Die Frau, die Dr. Fabian liebte. Okay, sag mir gar nichts. Das ist auch irgendwie, ist so ein norddeutscher Film, geht auch um so einen Typen, der irgendwie in Hamburg wohnt und von zu Hause weggezogen ist. Sein Vater wohnt auf dem Land und der hat dann irgendwie mit Drogendealern zu tun, die Kohle von ihm wollen, er haut ab. Durch Verwechslung denkt sein Vater, er wäre irgendwie heroinsüchtig und sperrt ihn auf seinem Autoreparatur-Dingens mitten in der Pampa in so einen Hundezwinger ein, gibt ihm so ein Dr. Florian Schandt-Groschen-Romanheft und sagt halt hier, du lernst das jetzt auswendig und damit soll er halt dann irgendwie clean werden als Ablenkung oder keine Ahnung. Und dann finden halt so tausende von irgendwelchen Verknüpfungen, so der hat was mit dem zu tun und hier, der hört's bei dem und die sind hinter dem her und das trifft sich dann halt alles, wie bei so Filmen wie Snatch oder ja, sowas halt, ne? Und der war echt ganz, ganz okay. Aber ich glaube, das größte Problem, was ich mit deutschen Filmen habe, ist irgendwie die, in dem Fall ist es ja nicht die Synchronisierung, sondern irgendwie der Ton. Okay. Weil egal, ich weiß nicht, ob das jetzt Dialekte sind oder ob das insgesamt das Audio ist, aber man merkt das schon ganz extrem immer, wenn man von einem auf einer DVD mal zwischen Deutsch und Englisch umschaltet, dass die Synchronisation anders abgemischt ist als der Originalton. So vom Verhältnis Stimmen zu Umgebungsgeräusche oder guckst du dir Filme auf Englisch an meistens oder meistens auf Deutsch? Deutsch, ich gucke alles nur Deutsch. Ja, weil ich glaube, das ist echt eine Gewohnheitssache, diese Deutsche. Ich meine, eine Synchronisierung passiert ja typischerweise im Studio unter idealen Bedingungen und wird dann irgendwie quasi mit Effekten beladen, bis das irgendwie zur Umgebung passt. Mhm. Also ich denke, bei den meisten Fällen ist das so. Und wenn du jetzt englischen Film schauen würdest, dann wirst du schon feststellen, dass der Ton da auch schon sehr, sehr anders ist. Ja, meistens ist das ja. Stimmt, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ist das wie ist das beim englischen Film? Wird der Ton in dem Drehmoment abgegriffen und dann auch verwertet oder wird das nachsynchronisiert? Das ist verschieden. Ich glaube, in den meisten Fällen wird er direkt abgegriffen. Du siehst ja oft, wenn die Filme drehen, haben diese Mikros drüber, die in seltenen Fällen auch mal in die reinbaumeln. Also du hast oft dann diesen Ton, den du außen aufnimmst. Und ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt mal einen Film gedreht hätte. Und dann hast du meistens nochmal irgendwo so ein Mikro relativ nah am Mund. Du hast dann verschiedene Quellen, die das aufnehmen. Und das ergibt Sinn, weil ich habe halt wirklich das Gefühl, dass ich beim englischen Original der Ton ähnlich ist wie bei einer deutschen Produktion, die im Originalton läuft. Und ich glaube, das ist einfach, zu gewöhnt an Synchronisierungen bin oder Synchronisation, ja. Ja, aber ich glaube, wenn der Film gut ist, stört dich das eigentlich auch gar nicht mehr. Es gibt unfassbar viele gute deutsche Filme, muss man ehrlich sagen. Ja, vielleicht muss ich es mal in Angriff nehmen. Oder vielleicht muss ich es auch nicht. Mal gucken. Ja. Ich habe ja schon einen immens hohen Filmverschleiß. Ja, dann schieb doch ab und zu mal einen Deutschen ein. Kennst du Bang Boom Bang? Fang doch mal an mit Bang Boom Bang. Ja, den kenne ich, den fand ich jetzt auch nicht toll, aber da war ich auch, das war die Zeit, als er rausgekommen ist, wo ich den geguckt habe. Gefühlt waren wir da 16. Okay. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie alt ist der? Lass den 20 Jahre alt sein. Ja, ich kann ja gar nicht sagen, wann der gedreht wurde. Ja, aber na, 15. Ich habe den auch nicht gesehen, als er rauskam. Ja, das ist aber auch jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem diese Diskussion oder da meine Meinung irgendwie kundteile, wird mir oft dieser Film empfohlen. Ja, vielleicht ist er auch einfach gut. Vielleicht sollte ich ihn mir jetzt einfach mal angucken. Manchmal helfen ja 15 Jahre persönliche Entwicklung darüber hinweg oder ändern oder führen dazu, dass man die Ansichten ändert. Ja. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt etliche vorlesen. Ich scroll gerade durch so eine Liste und sehe gerade, dass ich doch schon einige gesehen habe davon. Aber das ist jetzt auch müßig, glaube ich. Heben wir uns einfach halt auf. Sieben Zwerge Männer allein im Wald, ja, auch ein Klassiker der deutschen Filme. Da würde ich jetzt gerade mal einhaken, einen guten deutschen Film, den ich letztens gesehen habe, war Otto's 11. Das ist ein neuer Otto-Film, überhaupt nichts mitbekommen davon. Der ist, glaube ich, von 2010 oder 2011. Und der ist ein bisschen an Ocean's 11 angelehnt. Also die wohnten halt auf so einer komischen Insel mit diesen ganzen, ja, sind halt ein paar von diesen anderen Comedians dabei, die du halt auch bei diesen 7-Zwerge-Filmen hast. Und die wohnen halt auf so einer Insel und der kriegt irgendwie ein Bild geklaut von so einem Casino-Betreiber und dann wollen sie halt so Ocean's 11-mäßig in dieses Casino einbrechen, um dieses Bild wieder zurückzubekommen. Und wenn du Otto magst, kannst du ihn dir angucken, weil das einfach, also ich finde Otto halt cool. Ja, Otto ist ganz cool. Ich finde, der hat sich jetzt auch ein bisschen abgenutzt, aber der ist halt immer noch voll dabei. Insofern absolut respektabler Mann und er hat auch einiges geleistet. Aber mich nerven die anderen Leute, die in diesen Film mitspielen. Da gibt es dann so Leute wie Tom Gerhardt, Rüdiger Hoffmann, Ralf Schmitz, Martin Schneider, Atze Schröder, die dann alle so mitspielen. Mario Barth, ne? Da kriege ich Plack. Ja, also das geht so gar nicht an mich ran. Dann würde ich sagen, dann tun wir da noch, nachdem wir hier schon wieder über eine Stunde auf der Sendungsuhr haben, noch ein, zwei Empfehlungen, falls du was hast. Ich habe was in die Runde sprechen und würden dann da einfach mal mit beschließen. Deutsche Filme? Nee, anguckbare Comedians. Anguckbare Comedians? Oder ähnliches, oder Kabarett-Sachen. Einfach mal so einen kleinen YouTube-Ausflug machen. Ja, dann sag ich zwei. Das ist, eine ist Volker Pispers. Und Nummer zwei ist Reinhard Grebe mit seinen Songs Brandenburg, Dörte, Pärchen ab. Sehr schön, danke, den habe ich gesucht. Dörte, perfekt, geil. Danke für den Namen, cool. Ja. Den habe ich irgendwann mal bei Nightwatch oder sowas gesehen. Nie wieder gefunden, weil ich nicht wusste, wie der Typ heißt. Sag den Namen bitte nochmal. Reinhard Grebe. Sehr schön. Dann sind es zwei von dir. Okay, dann kommt von mir einmal Eure Mütter. Ist ein Comedy-Trio, sind drei Leute, die in den ersten Shows auch ein paar Sketche irgendwie gemacht haben, aber hauptsächlich die Sache auf Gesang basieren lassen. Und super geile Lieder, super tolle Show. Meines Erachtens nach das Beste, was man so in dem Gebiet zurzeit irgendwie findet. Okay. Und das andere ist ein Typ, der auch so Klavier, sitzt sich ans Klavier, spielt halt ein bisschen und singt Lieder dazu, die manchmal lustig, manchmal schlau, manchmal beides sind. Und der heißt Bodo Wartke. Die besondere Empfehlung ist irgendwie das Liebeslied. Das gibt es im Internet auch als Liebeslied-Generator, ist so eine Flash-Webseite. Und zwar basiert das Konzept darauf, dass der irgendwie so einen kleinen Text hat und den ursprünglich mal in 2, 3, 4, 5 Sprachen eingesungen hat. Und dann hat er halt von den ganzen Leuten, was singt er denn? Ich glaube so, ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen, ich liebe dich oder sowas, ne? Und das hat er halt ursprünglich mal in Italienisch, Französisch, Spanisch und noch was gesungen. Und dann haben halt die Leute angefangen, das auf die Landessprachen zu übersetzen und ihm einzuschicken. Und dann hat er einmal das Ding halt als in sein Live-Programm eingebaut, so wie das ihm die Leute halt irgendwie Sprachen zuwerfen können. Und er singt's halt, ne? Mhm. Und dann hat er das Teil mal im Internet als Flash-Dingens nachgebaut, sodass du dir das Lied halt irgendwie zusammenklicken kannst in den ganzen verschiedenen Sprachen. Und das ist halt echt super cool. Also von Chinesisch über Russisch, über zwei verschiedene bayerische Dialekte, über Türkisch Original und Aslan Türkisch bis hin zu allem. Also das ist, der Typ ist auch cool. Ja, ich kenne das sogar irgendwoher, das sagt mir irgendwas. Ja, genau. Ja. Da haben wir doch einen schönen Beschluss. Ja. Stunde 10. Wieder drüber, oder? Genau, Stunde 10. Ist das eigentlich zu lang für einen Podcast oder wie lange muss sowas sein? Ach, weiß nicht. Ich persönlich bin der Mensch, mir kann so ein Ding nicht lang genug sein. Also ich werde erst richtig warm, wenn ich selber höre bei Dingern, die irgendwie 2 Stunden und mehr sind. Aber okay. Ich bin halt auch Pendler. Ich habe die Zeit dafür in der Situation. Aber so eine Stunde finde ich ganz nett. Ja. Und ja, ich nehme die mir meistens irgendwie selber nochmal am Wochenende aufs Ohr, wenn ich irgendwie die Wohnung putze. Das finde ich ganz lustig. Ja, passt schon. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ja. Ansonsten, wenn ihr es kürzer oder länger haben wollt, einfach mal Bescheid sagen, wenn es passt oder cool oder uncool ist, auch einfach mal Bescheid sagen. Man freut sich da irgendwie über jegliches Feedback. Aber jetzt versprichst du dich am Schluss auch. Genau, noch, man macht nichts. Ist ja alles nur für Spaß, ne? Genau. Genau. Jo, dann schöne Woche, schönes Leben. Genau. Tschüss. Bis demnächst. Dann drücke ich immer auf Stopp.